Das Handy vibriert auf dem Küchentisch, während ich von meinem Kaffee ein Stückchen nipp. Ein Tropfen rinnt vom Blatt, ich renn ein Stückchen mit. Und neben meiner Dat, ich hab's gepflückt für dich. Ich hätte Lust rauszugehen, doch ich trau mich nicht. Hab den Tabak aus der Tasche auch schon rausgefischt. Das Feuer in der Hand, doch im Augenblick nervt mich das Grau dieser Welt, das da draußen ist. Ich leg den Kopf auf meine Hände, schließ mich ein in diese Wände. Brauche nichts als Ruhe und die finde ich hier. Und die Welt vor meinem Fenster könnte untergehen und ich würde weiter nichts unternehmen. Ich mache nichts an diesem Sonntag außer chillen. Ich leg die Füße hoch. Zu sein, außer vielleicht einfach zu sein. Manchmal da reicht auch ein einzelner Stein, um das Rad der Zeit, das Eil zu verkeilen. Und weil hier die Zeit stillsteht und sich die Welt vor der Tür vor sich hindreht, bleib ich hier inmitten dieser kleinen vier Wände. Mach die Augen zu, leg den Kopf auf die Hände und die